Gravierende Verletzung der Menschenwürde, befürchtete das Deutsche Familiennetzwerk. Das ist ein bundesweiter Verband von knapp 100 Organisationen. Gravierende Verletzungen der Menschenwürde, zu denen es kommen werde, wenn RTL heute Abend die erste Folge der geplanten Reihe Erwachsen auf Probe zeige. Gegen die Ausstrahlung hatte das Familiennetzwerk eine Verbotsklage angestrengt. Diese Klage wurde heute Vormittag vom Kölner Verwaltungsgericht abgelehnt. Die Sendung wird also heute Abend laufen. Der Medienjournalist Michael Mayer hat sie schon gesehen. Herr Mayer, schön, dass Sie da sind. Befürchten Sie auch gravierende Verletzungen der Menschenwürde durch diese Sendung? Nein, eindeutig nicht. Also wenn man sich die Serie anguckt, ich habe jetzt 3 Folgen geguckt von insgesamt 7 Folgen, dann muss man doch sagen, die ganze Sendung ist eine Art Versuchslabor. Das ist quasi eine ganz künstliche Welt, eine künstliche Versuchsanordnung, die man da geschaffen hat. Also das hat so ein bisschen etwas von Big Brother. Und zwar in dem Sinne, dass die Kinder ja nicht, wie es teilweise in den Zeitungen geheißen hat, dass die tagelang ohne Aufsicht diesen Teenager-Eltern, diesen neuen Eltern zur Verfügung gestellt würden quasi, sondern mittels Videokameras sind die Mütter, also die echten Mütter immer dabei und gucken dann, wie schlagen sich die Teenager-Eltern dann. Und zusätzlich sind auch noch Psychologen, Krankenschwestern und so weiter dabei. Also meiner Meinung nach gab es da eigentlich kaum die Gefahr, dass die Kinder psychisch oder physisch dazu Schaden kommen würden. Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück und sagen, was diese Sendung eigentlich soll. Also sie soll Teenagern den Umgang mit Babys und Kleinkindern sozusagen nahelegen. Dazu stellen Eltern ihre leiblichen Kinder zur Verfügung, damit die Teenager dann mit ihnen gemeinsam in einem Haus leben. Verstehe ich das so richtig? Nicht ganz. Also die Eltern, die richtigen Eltern leben nicht in dem Haus. Also es ist quasi so 4 Teenager-Paare, die alle einen Kinderwunsch haben. Die machen da so eine Art soziale Reifeprüfung in Anführungszeichen durch. So sagt das selber RTL auch. Und man muss sich das so vorstellen, es geht chronologisch. Also die Frauen kriegen zunächst so einen künstlichen Schwangerschaftsbauch umgehängt. Und dann gibt es einen Baby-Dummy. Das ist so eine Puppe, die man dann pflegen muss. Und wenn es schreit, dann muss man dann, also das ist sozusagen so eine Vorstufe dann zu dem richtigen Kind. Und die Eltern, die sich dann da gut geschlagen haben, die bekommen dann zunächst ein Baby an die Hand gestellt, also um das sie sich dann kümmern, also ein richtiges Baby, dann ein Kleinkind, dann ein Schulkind und am Schluss in der letzten Folge ist es dann ein fast gleichaltriger Teenager. Und die Mütter, die echten Mütter, beobachten das dann und kommentieren das dann. Was ich persönlich besonders albern und auch lächerlich fand, war, dass in der Serie auch Katja Kessler vorkommt. Das ist diese Bild-Zeitungs-Kolumnistin, die Frau von Bild-Zeitungs-Chefredakteur Kai Diekmann, sie hat selber 4 Kinder und wird da so als eine Art Erziehungsexpertin dargestellt, was ich persönlich relativ lächerlich fand. Aber man muss sich das so vorstellen, es hat so ein voyeuristisches Moment, in dem die echten Mütter quasi kommentieren, begutachten wie die Teenager-Eltern sich dann halt schlagen. Und es gibt dann halt auch so Szenen in der Serie, wo dann zum Beispiel in der Nacht einer dieser Eltern, sich da quasi halb auf dieses Kind darauf legt. Wobei, man muss dazu sagen, das ist dann das Dummy, das ist nicht das echte Kind, und die müssen sich dann nochmal extra bewähren, bevor sie dann das richtige Kind bekommen. Also es hat dann irgendwie auch so ein bisschen was von so einem, ja, ich will nicht gerade sagen Wettbewerb, aber das wollte ich gerade fragen, wenn Sie sagen Begutachtung, das klingt ja so nach Preisverleihung und dass am Ende irgendjemand gewinnt, aber das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall, nein, also es ist nicht so, dass man da irgendwie was gewinnen könnte oder so. Das Problem der Teenager-Schwangerschaften wurde im Vorfeld dieser Sendung immer diskutiert. Es wurde auch gesagt, es werde das Problem verharmlost, es werde in gar keiner Weise irgendwie pädagogisch aufgearbeitet, es werde im Gegenteil, die Teenager würden fast ermuntert werden, also die zuschauenden Teenager, Schwangerschaftsabbrüche vornehmen zu lassen. Was sagen Sie dazu? Also das vermag ich auch nicht so ganz nachzuvollziehen. Also es ist so, ich habe das ja schon gesagt, also die 4 Teenager-Eltern, die haben alle einen starken Kinderwunsch und die sollen sozusagen, naja, vorbereitet werden, das ist ein bisschen ein großes Wort, aber die sollen sozusagen in einer Art, da sehen, wie es selber so ist. Also das Kind schreit und dann muss man sich darum kümmern, im Sinne von, dass man auch das richtige Essen dann zubereitet und so weiter. Kinderwunsch, sagen Sie, wie alt sind die? Die sind zwischen 15 und 18, also wirklich noch sehr, sehr jung, aber Teenager-Schwangerschaften halt. Ne? Also das ist, man muss auch dazu sagen, mein Eindruck war bei der Serie auch, die Teenager sind nun nicht gerade die intelligentesten. Ne? Also ich musste auch lachen an der einen Stelle, einer dieser Väter, also Anführungszeichen Väter, der spricht auch so undeutlich, dass man das untertiteln muss. Also es sind auch nicht gerade die intelligentesten Teenager, die man da ausgesucht hat. Aber das ist vielleicht ja gar nicht so schlecht, weil man ja sagen muss, gut, in diesen Kreisen gibt es ja auch oft Teenager-Schwangerschaften. Aber ist das in irgendeiner Weise eine Auseinandersetzung mit diesem Thema oder ist am Ende der Voyeurismus, der natürlich als für den Zuschauer da sozusagen lustvoll angeworben wird, ist der denn doch das Dominierende? Also ich sag mal so, auf einer oberflächlichen Ebene hat die Serie vielleicht wirklich so ein einen gewissen edukativen Charakter. Aber der Voyeurismus steht natürlich ganz deutlich im Vordergrund. Das ist auch die Art des Sprechers, also wie die ganzen Ereignisse da kommentiert werden durch diesen Off-Sprecher. Dann ist auch viel Musik dabei. Es ist kurz geschnitten. Also die ganze Serie hat eindeutig einen weit überwiegend unterhaltenen voyeuristischen Charakter. Allerdings, das muss man auch noch dazu sagen, RTL verkauft das ja fast so als eine Art Bildungssendung. Es gibt sogar eine Begleitmaterial, was Lehrern zur Verfügung gestellt wird, was Lehrer wohl zum Teil auch ganz gerne in den Stunden im Unterricht dann auch nehmen. Also das finde ich so ein bisschen fragwürdig, dass man das so als... Das wäre sehr fragwürdig, nach dem, was Sie gesagt haben. Richtig, also dass man das als Erziehungssendung, Bildungssendung da so verkauft. Aber wie gesagt, diese Verletzung von Menschenwürde oder so, wie das teilweise da gesagt wird von einigen Verbänden, also das vermag ich jetzt nicht so ganz nachzuvollziehen. Das ist ja auch in der BBC, glaube ich, schon gelaufen, auch in den USA gibt es. Und auch in den Niederlanden, da gab es auch, da gab's auch Kritik, also da waren auch einige Szenen in der Serie, also wo man schon irgendwie wirklich sich fragen muss, also wie gut ist das für die Kinder, aber unterm Strich, denke ich, ist es nicht ganz so schlimm, wie das teilweise in den Pressemitteilungen da geheißen hat. Vielen Dank. Das Kölner Verwaltungsgericht lehnt die Verbotsklage des Deutschen Familiennetzwerkes gegen die Ausstrahlung der RTL-Serie Erwachsen auf Probe ab. Ein Gespräch dazu mit dem Medienjournalisten Michael Mayer. Gleich die Nachrichten. Danach sprechen wir über die wirtschaftliche Lage der Zirkusse in Deutschland, der kleinen wie der großen. Deren Zeit sei nämlich vorbei, meinte der Zirkusdirektor Harry Barelli. Wir sprechen darüber mit Rebecca Simoneit-Barum.